Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Herzlich willkommen zum Podcast von den Kostverfechter. Ja, los. Hallo, wunderschönen guten Sonntag. Immer wieder Sonntagszeitumstellung ist übrigens erst nächste Woche. Ah ja, voll. Genau. Die wollten mir einlegen. Genau. Wahrscheinlich, sie würden das einfach früher, weil die Uhren werden ja dann zurückgestellt, gell? Ja, man muss dann früher aufstellen. Das heißt, es wird nur früher Fenster am Abend. Ja. Boah. Das ist dann die Zeit, wo es dann schon vier draußen dunkel ist. Diese Zeit gehört abgeschafft, ist gehört verboten. Ja, überhaupt, man weiß ja, dass das überhaupt jetzt so von der Energieeffizienz her keinen Unterschied macht. Genau, das war ja zum Stromsparen seinerzeit einmal gedacht, aber da ist man ja wieder draufgekommen. Und sie haben ja wieder im EU-Parlament darüber abgestimmt. Ja. Was denn, die Menschen halten so sehr an der Zeitumstellung fest. Ja, das ist unsere Kultur. Ja, nichts verändert, nichts verändert. Ja. Also ich leide ja nicht unter der Zeitumstellung. Ja, ich halt auch nicht. Weil das ist ja Schnitzel. Ja, aber merkst du da so, dass du die umstellen musst oder so eine innere Unruhe? Hast du mehr Hunger in der Zeit? Weil du die Energiedefizite von vielleicht vom veränderten Schlafrhythmus ausgleichen musst? Nein, aber ich glaube, dass bei meinem Klientel in der Arbeit sichtbar wird, weil ich zum Teil mit autistischen Menschen arbeite und die haben halt das mehr innere Uhr als eine äußere Uhr. Und ich glaube, das wird vielleicht die nächsten Dienste dann angenehmer, weil es länger schlafen und später ins Bett gehen. Ist aber auch fein. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was sie da tut. Voll. Mir ist das eigentlich so wurscht. Also ich denke immer an die Zeitumstellung. Die Einstellung, ja. Ja, mir ist das auch wurscht. Also ich habe ja mit dem Handy, da tut sich die Zeit automatisch umstellen. Von daher habe ich ja kein Problem damit, dass ich da selber dran denken muss. Ah, das ist praktisch. Und ich mit diesem Merchspruch, mit, was der im Sommer stellt man die Gartenmöbel raus. Nach vorstellen. Genau. Und jetzt stellt man sie ja zurück. Das passt voll, weil jetzt tut man ja die Gartenmöbel wieder reinstellen. Das ist der perfekte Merkspruch. Ja. Möchtest du sagen, um was bei uns beim diesmaligen Podcast geht? Steht ja schon im Titel. Also steht schon, ja, vielleicht haben sie denn manche Zuhörer hier gar nicht durchgelesen. Okay. Ja, es geht um Viecher. Ja, aber wir unterscheiden ja, also es geht jetzt nicht um die Nutztiere, sondern um die Haustiere. Um die Haustiere, und da unterscheidet ja gerade die in der westlichen Bevölkerung strikt und voneinander. Also Haustiere haben einen ganz anderen Stellenwert. Und es geht jetzt auch überhaupt gar nicht darum, welchen Stellenwert die haben, prinzipiell. Sondern es geht in dieser Folge des Podcasts darum, warum sich so viele Menschen mehr Gedanken über die Ernährung ihres Haustiers machen, als wie über ihre eigene. Warum das so ist. Weil das bemerken wir irgendwie. Weil es viel einfacher ist, die Hundeernährung. Also das ist, glaube ich, der größte Markt da, glaube ich. Ja, das ist wieder easier, weil es wieder einfach super ist. Ich verändert was, wo sich der Hund eigentlich nicht jetzt wirklich beschweren kann. Der wird irgendwann trotzdem einen Hunger kriegen oder so. Aber ich kann das einfach optimieren, ohne dass ich selber was zurückstecken muss. Ja. Weil, wenn ich das bei mir selber mache, muss ich mir erstens einmal die Gedanken bei mir selber machen und dann muss ich gegen meinen eigenen Schweinehund kämpfen. Und wenn ich im Hund das einfach vorsitze, ist das ja viel leichter. Ja, aber da gibt es eben voll die verschiedenen Grundzüge. Also manche Menschen, gerade bei den Hunden, das mit dem Baffen, mit dem Frischfleisch und wo es frisch zubereitet wird, und da wird total explizit darauf geachtet. Aber warum ist das, ja eben, ich glaube, also meiner Meinung nach ist das auch so, dass es viel leichter ist, das bei einem Lebewesen zu machen, was sich nicht so beschweren kann und wo ich das so drüber stülpen kann, als wie über mein eigenes. Und das ist ja gut gemeint. Ja, weil das Haustier hat ja einen immer höheren Stellenwert. Und du willst ja deinem Tier das Bestmögliche angedeihen, was dir möglich ist. Ja. Oft halt auch ein Kinderersatz, gell? Ja. Deswegen gebe ich nur mehr Geld aus für mein Haustier. Ja. Also ich mache mir da nicht so viel Gedanken drüber. Wie ich das erste Mal gehört habe, dass da wer wirklich das Fleisch dann so zubereitet und kocht. Ja. Für einen Hund. Da habe ich mir, ja, habe ich natürlich in die Beilagen, ja. Schaut, es wird zubereitet, mhm. quasi. Nicht einmal den Kochen, aber es ist Arbeit dahinter, also ein frisches Gericht für einen Hund mhm. Anzurichten. Und da habe ich mir schon mal auf den Kopf gegriffen, weil ich mir gedacht habe, soll ich es eh machen, es passt eh, aber ich sehe es nicht ein. Ja, aber so war das ja früher, also wie meine Tante so ihren ersten Boxer gehabt hat, das muss so in die 80er Jahre gewesen sein, da hat es also wirklich ein Hundefutter zum Kaufen, das hat es ja noch nicht gegeben. Okay. Da hat man das halt wirklich selber kochen müssen. Okay. Und ich meine, es liegt ja auf der Hand, dass ein frisch gekochtes Essen oder frisch zubereitetes Essen immer besser ist, wie irgendwie so ein Trockenzeugs, was halt, ich meine, wenn was über ein Jahr lang haltbar ist, das kann natürlich von der Qualität her die da auch nicht mitkommen, gell. Aber ich meine, gibt es Studien, wo man Zwillingshunde, gibt es überhaupt Zwillingshunde? Ja, es gibt, in einem Wurf sind halt immer gleich viel dabei. Ah, okay, und die sind alles Zwillinge, oder wie? Zwei Eige. Mehr Eige. Keine Ahnung, wie das genau geht. Ja. Müsste ich mich nochmal informieren, schlecht informiert. Aber ja. Du hast den Faden verloren. Ja, trinke einfach mal wieder ein Bier. Mhm, es ist ja immer in der Abend, wo wir jetzt aufnehmen. Und es ist Samstagabend. Genau. Nein, es gibt dazu keine. Aber ich habe ein ziemlich langes Fallbeispiel am Start. Okay. Weil die Fanny Maus, mein Hund, der kriegt ja Trockenfutter, stinknormales Trocken. Mir ist nur wichtig, dass der Hund nicht aus dem Mund stinkt. Mhm. Das ist mir wichtig. Das geht ja schnell mal. Ja, voll. Und wenn die halt so ein Billigsfutter kriegen, oder halt so ein Ranzigsfutter halt, dann stinken die halt aus dem Mund. Und mir ist es halt wichtig, dass der Hund nicht stinkt. Das ist ja, mir wichtig. Ja, dann kriegt der Hund einfach eine vegetarische Ernährung. Ja, aber der Hund ist ja omnivorisch veranlagt. Der isst alles. Ja, Hund ist echt, ja, schaut Fanny auch an, die frisst wirklich alles. Ja, das ist ein Straßenhund, aber ja, je nachdem, wie du ihn aufziehst. Ja, aber der Hund lebt und existiert halt nur immer. Und die frisst halt die ganze Trockenfutter und hat halt auch keine Nahrungsmittel- oder Futtermittelallergien. Mhm. Wie es halt, weil ich habe jetzt noch ein paar Blog-Einträge vorher gelesen und natürlich das ganze Getreide und die ganzen Zusatzstoffe. Ja, Gluten. Ja. Ist das Gluten schon wieder drin? Ja. Das ist auch für den Hund das pure Gift, Herr Grillberger. Das pure Gift. Nein. Ja, die Fanny-Maus vertragt alles. Ja. Also diese ganzen Spezialfutter, die es da gibt. Meine Arbeitskollegin, die hat ja zwei Dalmatiner. Mhm. Und die hat mir erklärt, dass der Dalmatiner nämlich von seiner Stoffwechsellage her dem Menschen sehr ähnlich ist. Habe ich nicht auf Fakten überprüft. Ich weiß, im Grunde ist ein Dalmatiner ein Mensch. Das wollte ich mir damit sagen. Quasi. Also die Vermenschlichung findet dadurch nicht. Das heißt, der vertragt viel Schokolade. Naja, da eben nicht. Also da ist ja dieses Theobromin drin. Das können ja Hunde nicht abbauen. Nee, ich habe mir gedacht, der Dalmatiner ist ein Mensch. Nein. So weit geht's dann anscheinend um. Na, und der neigt halt da, also der Dalmatiner neigt halt dazu, dass er Nieren- und Blasensteine entwickelt. Okay. Und jetzt muss ich so ein sündhaft teures Spezialfutter kaufen, mhm. was halt genau für diese Zielgruppen ausgerichtet sind und was da ja alles so am Markt gibt. Es gibt ja auch für ältere Hunde ein Spezialfutter, für alles Mögliche. Ja, zum Beispiel, ja, also so Nassfutter. Das ist nicht mehr ganz so weit, ja. Ja, aber die Hunde werden ja heutzutage wirklich so etwas gar keine Zent mehr drinnen haben. Und ich meine, das verstehe ich auch. Was in manchen Fällen besser sein kann. Ja, wie man gerade aktuell sieht. Was hältst du von der aktuellen Beißdebatte in Österreich? Der Hund hat einfach Hunger gehabt. Nein, war früher eigentlich. Nein, kann man. Ist natürlich ein sehr, sehr trauriges Beispiel, aber ja. Naja, wenn er viel, viel besser gefüttert worden war, dass er nicht mehr so schnell gewesen war. Dass er einfach so fett gewesen war, dass das Haus gar nicht mehr verlassen hat. Dass er vorher an einer Leberverfettung verstorben war. Nein, mag ich nicht. Böser Hund. Ja, wir haben da schon mal drüber diskutiert. Das Erste, was man eigentlich verändern kann, wirklich, dass diese ganzen Quietschspielzeuge abgeschafft werden. Aber ich weiß nicht, das sind immer Einzelfälle und ich kenne das vorher nicht. Ja, und es sind so viele Faktoren, was da zusammenspielen. Ja, wenn ich einen Hund halt, dann muss ich den halt auch erziehen. Und wenn ich dazu nicht in der Lage bin, dann kann ich halt keinen Hund halten. Und da kann ich halt, und auch wenn ich das nicht schaffe, dass ich meinen Hund dementsprechend auslasse oder so, dann kann ich halt keinen Hund halten. Und der Hund ist halt ein Viech und das kann gefährlich sein. Aber in den meisten Fällen sind ja die Hundebisse die passieren ja eigentlich von Familien oder von einem bekannten Hund, weil er halt einfach so vermenschlicht wird. Und es bleibt und ist ein Viech und da kann immer was passieren. Mhm. Selbst bei der Fanny-Maus. Ja, das stimmt schon. Ja, die Ernährung des Hundes. Ja, ich höre das immer wieder, wenn man dann da sagt, ja, da schau, jetzt sind wir beim Supermarkt und schau mal, Hundefutter ist im Angebot, willst du das nicht gleich mitnehmen? Dann heißt es immer, was? Hundefutter vom Supermarkt? Okay, das kauft man sich in der Tierhandlung. Ja, und, aber ich meine, ich soll den Dreck fressen, den es im Supermarkt gibt, oder wie? Was geht's denn da? Nein. Und auch dieses, wenn es dann eben heißt, dieses Trockenfutter, das hat mit Fleisch nichts mehr zum tun. Ja, aber das hat ja Nassfutter ja auch nicht. Da muss ich halt meinen Hund wirklich baffen. Und der unbedingt reines Fleisch ist. Ich weiß nicht, wie das genau schaut. Mir hat immer voll so Nassfutter-Zeugs gekrast, ehrlich gesagt. Also so wirklich. Also ich habe meine Katzfee, einen Felix. Habe ihn selig. Den habe ich niemals Nassfutter geben können. Hat der immer Trockenfutter gekriegt? Nein, der hat von meinen Eltern schon manchmal und von meiner Schwester, das war nicht so das Problem, aber ich habe mir voll krass Biomüll und Nassfutter. Aber dabei trockst du bei uns eigentlich am häufigsten den Biomüll weg. Biomüll ist nicht mehr so schnell. Was für ein Liebesbeweis. Biomüll ist nicht mehr so schlimm, aber ich glaube, Nassfutter ist nach wie vor einfach was Reiniges. Also ich finde zum Beispiel manchmal die da kaufen, also die Fanny, die hat so einen Kong, also das ist so ein Kautschukteil, natürlich in XL, weil von nichts kommt ja nichts. Das, was man so mit Nassfutter perfekt füllen kann, das kann man dann eingefrieren und damit kann man einen Hund halt voll lang beschäftigen, weil sie circa eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt ist und wirklich emsig beschäftigt ist, das da auszufüllen. Das geht halt nur mit Nassfutter. Mhm. Ich habe es eher schon probiert, das Trockenfutter nass zu machen, zu pürieren und einzufüllen, aber das kriegt es nicht raus, weil das wird alles stachwart. Und da gibt es ja dieses Nassfutter, was so einheitlich püriert ist. Das geht für mich, aber dann gerade so dieses, also ich habe ja öfters das früher... Das mit den Stücke in Soße. Oh, ja. Ja, genau, das war ich. Das ja. Oder? Ja, brauche ich nicht. Aber ja, für ist das wahrscheinlich erwischt, gell? Ja, also, das ist halt natürlich mit extra Liebe auch zubereitet, oder? Und wenn ich dann selber ein Röllchen reinreibe und ein bisschen topfen und währenddessen sitzt mein Liebling da und warte schon ganz emsig an den Fressen. Ja, das sind dann wahrscheinlich die schönen Momente in der Hundebeziehung. Ich habe mich schon auch gefreut. Also ich habe mich für dieses Trockenfutter, da habe ich schon länger recherchiert, welches ich da bestellen soll, für was ich mich entscheide. Ich weiß, das ist ja eine Entscheidung, die man führt als Hundebesitzer. Mhm. Wie füttere ich mein... Was? Ich wollte eigentlich in diesem Podcast über die anderen Hundebesitzer reden, dass die sich viel mehr Gedanken über ihre Ernährung machen vom Hund. Aber jetzt komme ich drauf, dass ich genauso bin. Ja. Aber nein, ich habe die Entscheidung auch nicht getroffen bei der Fanny. Habe mich echt lange informiert, okay, welches Trockenfutter soll ich kaufen und das ziehen wir jetzt durch. Und wie ich das erste Mal diese Verpackung aufgeschnitten habe, natürlich habe ich die XL-Verpackung genommen, von nichts kommt nichts. Und das aufgeschnitten habe und gesehen, das ist ja ein Herzchenform. Habe ich schon gefreut. Ja, so, das hat mich angesprochen. Und es stinkt nicht so. Es stinkt überhaupt nicht. Und so frisst es ja. So frisst es eh. Natürlich wird sie, wenn man jetzt das Trockenfutter und Fleisch hinstellt, natürlich wird sie das Fleisch fressen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Du fütterst sie erst auch nicht mehr, gell? Die Herzen. Was sagst du? Spricht die das an als Mann? Total. Das ist voll schön. Ja, aber es ist das Highlight des Tieres. Also für die Fennischer. In der Früh und am Abend das Futter. Ja. Da kannst du nur so viel spazieren gehen oder spülen mit ihr oder irgendwas oder sie kraulen. Das Futter ist ihr das Wichtigste. Ja, die haben halt einfach mehr Kleinhirn als Großhirn. Ja. Aber jetzt, dass ich mir da jetzt irgendwie viel Gedanken mache über die Inhaltsstoffe, da bin ich doch sehr nachtragend. Nee, geht, du hast das ja mal überprüfen lassen, ob sie irgendwelche eine Mangelernährung oder sowas hat, oder? Ja, also, das war ja. Ja, stimmt. Ich habe aber einen Gesundheitscheck gemacht. Ja, da habe ich ja mit ihr, ich habe ein Marathontraining gemacht und ich habe sie mitgenommen zum Laufen gehen. Dann hat ihr chronische Depression abgefahren. Nein, man muss gestehen, ich habe sie nicht zu dem gesamten Lauf mitgenommen. Ich habe sie nach, weiß nicht, 5, 6, 10 Kilometer wieder heimgebracht, gell? Und bin dann weitergelaufen. Das ist ein Jack Russell Pinscher Mischling. Jeder andere Hund dieser Rasse würde sich freuen, wenn man viel laufen geht, viel spazieren geht, aktiv ist. Nein, Und dann war es immer so, wenn ich dann die Laufschuhe rausgeholt habe, dass sie sich unter der Couch versteckt hat. Du hättest das einfach schon während dem Laufen ein bisschen belohnen müssen. Hab ich ja! Den Leckerli ist mitgenommen und dann also wohin geschnipst, damit ein positives Erlebnis hat. nix. Sie will sich nicht bewegen. Ja. Sie will nicht. Sie will einfach in der Früh, Mittag, hier Abendessen, dreimal am Tag 10 Minuten aussehen und die wird dann vielleicht nur zweimal in der Woche auf eine Stippvisite ins Aquarium, auf ein Leckerli, weißt du, ich soll den Antiquitätengeschäft auf ein Leckerli und die Welt ist in Ordnung. Ja. Furchtbares Tier. Nein. Ja, und dann habe ich ja immer, wenn ich meine Laufschuhe dann rausgeholt habe, hat sie damals habe ich in einem Ottensheim gewohnt, hat sie sich unter der Couch versteckt. Mhm. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht hat sie ja Schmerzen beim Laufen, weißt? Mhm. Oder irgendwie was auf der Lunge, oder hat weiß nicht, irgendwie einen Mangel, und da war ich mir nicht beim Tierarzt. Das ist halt einfach chronische Demotivation zum Laufen. Genau. Sie hat gesagt, der Hund ist einfach faul. Und das kann man echt unterstreichen, oder? Aber gibt es so große Unterschiede jetzt von der Ernährung von Hund zu Hund? Von einem Schäfer zum... Von der Menge. Ja, von der Menge her ist ja, das ist einleuchtend. Aber was dann mit einhergeht? Naja, schauen wir mal, sich jetzt mal die Haustiere und die Nutztiere anschaut. Ja. Bei den Haustieren machen sich die Leute voll viel Gedanken. Kriegt der alles? Hat der alles? Weil man so einen intensiven Bezug hat zu dem Viech, gell? Wenn ich jetzt aber an die Nutztiere denke, wie zum Beispiel an Kalbfleisch, wo die Kälber nur mit diesem Milchaustauscher, also beim weißen Kalbfleisch, beim hellen, beim hellen, wenn die jetzt nur mit diesem Milchaustauscher hochgefüttert werden, die haben ständig einen chronischen Mangel an Eisen. Sind deswegen viel mehr infektanfällig, sind halt vom Energielevel her geringer aufgestellt und haben halt einen chronischen Sauerstoffmangel, weil ja Eisen für die für den Sauerstofftransport zuständig ist. Und über das ist jedem wurscht, weil das Kalbfleisch hat ja so hell wie möglich zu sein. Gebe ich ihm doch Raufutter mit dazu, haben die keinen Eisenmangel mehr. Das Fleisch ist leicht rosé aufgrund des gesteigerten Hämoglobins, was eben dann hier sie mehr anreichert im Muskelgewebe. Der Unterschied vom Geschmack her ist minimal, nur dass die Viecher eigentlich eine artgerechte Fütterung kriegen. Bevor es dann auch Und das finde ich, aber das finde ich zum Beispiel ein viel brisanteres Thema, ob jetzt mein Fifi auch wirklich die absolut beste, hochwertigste und tollste Nahrung kriegt. Das ist mir zum Beispiel, die lebt gut, die ist quick fidel, sie will halt nicht Sport machen, sie will nicht spazieren, sie will nicht laufen, sie hat keinen Mangel, ich hab's testen lassen, weil ich mir auch dachte, vielleicht hat sie einen Eisenmangel oder so. Nix, sie ist gesund. Sie ist halt einfach faul. Und ich habe selber prüfen lassen, aber mir ist das zum Beispiel jetzt weniger wichtig, wie eben, wenn ich jetzt an die globale Fütterung von einer ganzen Nutztierstamm eigentlich, sprich. Naja, aber es ist halt schwer zum Ändern. Es ist halt weiter ein riesigeres Projekt, als die Ernährung von einem eigenen Hund umzustellen. Keine Ahnung, was man sonst so da haben hat. Spinnen, Fische. Ja, die Fische, ich meine, das ist ja nicht artgerecht mit diesen Flocken da. Was? Flockt es im Urwald auch so ein. Nein, ich weiß nicht. Also ich hab mir, also zum Beispiel, was ich schon ganz gern tue, mal, wenn die Karotten schon weggekehren, dass ich ein paar Karotten reinreibe. Mhm. Ich meine, mein Hund ist dick. Ja. Gehen wir es zu, oder? Sie hat ein Gewichtsproblem. Sie hat keine Taille mehr. Ja. Oder? Was sagst du? Wie ist das so dein Empfinden? Ich habe es letztens mal gescheit begutachtet. Ich soll mal Bauchumfang messen, ne? Ja, so eine Biermessgerätemessung. Boah, das wäre aber voll süß mit Fotos und die Elektroden, wie sie so da liegt. Da hat sie so Angst, da liegt sie sehr am Rücken. Ja, perfekt. Super, da musst du durch. Und das funktioniert. Ja, das ist dann trotzdem wahrscheinlich zu faul, mehr Bewegung zu machen und die Ernährung zu machen. Ja, ey, erst, da komme ich als Besitzer ins Spiel. Ja, okay. Ich probiere sie ja immer zu motivieren, dass sie sich mehr bewegt, aber ich weiß, wo das Problem liegt. Ja. Das Problem liegt in einer Fan ihrer Fütterung. Das Problem liegt an meiner Mutter. Hm. Findest du nicht auch, dass die Bediener das Problem ist? Ja, wieso? Ja. Die hat die Fanny endgültig zum alten Oma-Hund gemacht. Die ist ja die meiste Zeit bei ihr. Sie hat die Obhut darüber. Ja. Die meisten Leute bei ihr im Büro haben voll viel Leckerlis für die Fanny dabei, wo sie es mitnimmt. Überall kriegt's was. Das ist so wie mit. Sie nimmt doch die Fanny mit ins Büro. Na, wo kommen wir denn da hin? aber das ist ja, warum müssen die leider für die Hunde überall Leckerlis haben? Und einer überall was geben? Das ist eigentlich genau dasselbe mit den Kindern, oder? Wenn man sie kurze Aufmerksamkeit verkauft. Voll. Haben wir? Ja, wir, stimmt. Die, wir haben noch Leckerlis da von der Post, gell? Magst du uns erzählen, bis du die gekommen bist? Die Geschichte finde ich voll süß. Boah, hab ich im Vorher. Nein, in der Post, oder? Ja, in der Post. Im Vorplatz habe ich die geschenkt gekriegt, genau, wo die Fanny dabei war. Voll viel Leckerlis. Oder haben sie einen Hund? Sie hat sowas gefragt. Ja, genau, haben sie einen Hund. Ja, voll. Und wann hast du, da haben wir, das war schon über, vor über einem Jahr, oder? Ja. Sicher sogar. Aber sie kriegt viel zu wenig Leckerlis. Sie wird voll schlecht behandelt. Da. Ja, aber was, sie kriegt ja echt zu wenig. Aber die Leute, die geben ja so viel. Mhm. Über das mache ich mir nämlich schon Sorgen. Warum? Weil sie, das ist, finde ich dann voll traurig, nämlich, weil vorher ist sie immer ganz entspannt und relaxed und dann gibt dir der Leckerli und dann ist die ganze Zeit so im Battle-Modus. Ja, mehr, mehr. Ja, immer mehr, immer mehr. Und sie kriegt ja dann, sie hat ja auch viel mit der Masche. Ja, ist schon trainiert. Schauspielerin. Nein. Also ich mache mir weniger Gedanken über die Ernährung von der Fanny. Also, ich finde das, also es wie über meine eigene. Also ich habe das schon arg gefunden, wie es da vor 2 Jahren im Winter, wie es da mal gekommen ist und dann habe ich es gewogen und sie hat 9 Kilo gehabt und vorher 6. Da habe ich dann Betty angerufen und dann habe ich gesagt, hey, wie würdest du das eigentlich finden, wenn ich jetzt innerhalb von einem halben Jahr 40 Kilogramm zunehmen würde? Was ging da in dir vor? Was empfindest du? Und so, ich würde mir voll die Sorgen machen. Und ich hätte voll Angst und ich würde die fragen, ob alles in Ordnung ist. Und nein, und ich meine, so viel innerhalb von so kurzer Zeit. Und dann habe ich gesagt, ha! Das ist das, was die Fanny Maus zurückgenommen hat. Innerhalb dieser kurzen Zeit. Aber jetzt hat sie wieder ein gutes Gewicht. Fanny Maus ist übrigens ein Hund, nicht dass du zu verwechseln Was soll denn das sonst? Eine Maus? Ein Kaktus oder eine Maus? So eine Maus. Ja, sie ist ja gerne eine Maus. Ja. Ich kenne die Maus. Vor allem. Ja, aber nein, ich mache mir eigentlich trotzdem mehr Gedanken über meine eigene Ernährung. Gerade so jetzt in dieser. Was war dein kulinarisches Highlight diese Woche? Das habe ich mir vorhin noch schön auf der Toilette, wie ich pieseln war, überlegt. Dass ich eigentlich kein Highlight gehabt habe, dass ich nämlich immer voll gut gegessen habe. Und dass ich das voll stark finde, dass ich doch in diesem stressigen Berufsalltag, den ich habe, mit wirklich zeitweise so von 8 bis 8 oder halt wirklich viel unterwegs bin und viel Arbeit, dass ich trotzdem eine regelmäßige Ernährung zusammenbringe und dass ich mir mein Leben echt so eingerichtet habe, dass ich mich wirklich durchgehend gut ernähre. Und sicher esse ich meine Süßigkeiten und ich meine, den Prosecco da beim Flohmarkt habe ich natürlich auch nicht Nein gesagt dazu, weil ich meine, war wunderbar. Aber solche jetzt. Ja, leider. Ich habe voll viel gekauft. Voll, erst betrunken. Voll viel Sekt. Das war kein Sekt, das war Prosecco. Prosecco. Ja, er war Rosé. Oh. Und er hat gesprudelt. Was? Ja. Das habe ich natürlich gekauft. Da riecht man die Kaufkraft an. Ich hätte bestimmt nie so viel gekauft, wenn ich nicht einfach schon noch ein Glas Prosecco ans Hitzen gehabt hätte. Ja, das ist eine Marketingstrategie, ne? Oh ja, nur deswegen gibt es ja sowas. Na, aber auf das. Wir sollten uns eigentlich den Zoohandel am Mundefutter immer so ein bisschen Sekt anbieten, dass sie die Leute das extra Teile kaufen. Ja, warum nicht gleich andere Drogen? Im Trinkwasser mischen. Ja. Also ich habe schon immer so diesen Anspruch, wenn ich das von meinen Klientinnen und Klienten verlange, dass ich das doch auch selber hinkriegen muss. Und das ist schon für mich eigentlich eine Motivation, das zu machen. Ja, du bist doch Versuchsobjekt für deine eigenen Ansichten, die was du da verbreitest. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Nein. Und was war dein kulinarisches Highlight? Bis auf dieses exorbitant gut aussehende Bier, was direkt vor dir steht, wo ich jetzt auch mal trinke. Eigentlich das Omelette in der Fall. Das ich zubereitet habe. Ja, danke. Das war echt lecker. Die Geheimzutat ist? Käse, Pesto. Ja, voll. In die versprudelten Eier einen ganzen Esslöffel Pesto für dich rein. Selbstgemachtes Pesto, das ist wirklich gut geworden. Mhm. Ja. Funky. Und lobe ich mich wieder selber. Doch, aber. Geht mir was, ich habe Chef auch mehr. Glaubst du? Ja, sicher. Ja, meine Schoko-Bananen-Pancakes sind auch sehr gut mit Kaki und gerösteten Mandeln. Zack. Ja. Check. Ja, voll. Das verstehe ich darunter, unter so einem grünen Essen. Hast du noch ein anderes Haustier gehabt? Außer in Felix? In Pipsi? War das ein Hamster? Nein, das war der Kanarienvogel. Mhm. Hast du noch Wüstenrennen? Hast du einen Kanarienvogel gehalten? Ja, wir haben einen gehabt, in Pipsi. Das ist ja überhaupt nicht artgerecht. Obwohl, ich habe auch noch mal ein Kaninchen gehalten. Mhm. Der Fipsi. Kaninchen? Ja, der Fipsi. Der Fipsi kann. Ich weiß, dass das die Umschreibung für einen Vibrator ist. Ja, als Kind habe ich das nicht gewusst. Schön, jetzt weiß ich, wieso alle Erwachsene immer so über den Namen gelacht haben. Das habe ich mir selber einfallen lassen. Wahrscheinlich habe ich ihn einfach zu oft bei uns daheim gehört. Mhm. Und dann, oh, ist das ein schöner Vorname? Ich weiß ja auch nicht so genau. Der war ziemlich cool, der Haus. Mhm. Und da so als kleines Kind habe ich für gern so diese Knatterstangen gekauft und so. Da habe ich gerne mal was gekauft für den Fipsi. Oh, weil ich meine, das ist ein alles Trick. Jetzt fällt mir noch was ein. Der Hoppel, der war sogar dann im Endeffekt, das war natürlich ein Hase. War es ein Schlachtkaninchen? Ja, weil das haben wir dann so gegessen. Wirklich? Ja. Komm nicht immer daher mit deinen martialischen Geschichten. Ja, aber da hat meine Schwester dann mal gesagt, ist brav, das ist der Hoppel. So ungefähr war die das. Die Geschichte hast du mir schon erzählt und ich habe es verdrängt. Ja, was war das für ein Kaninchen? Wie hat der ausgeschaut? Ich glaube, das war so ein grauer. So ein Wiener Riese? Nein. Nicht? Nein. Ja, ich wollte ja gerne schon immer mal so einen großen Hasen haben. So ein richtiges Schlachtschiff. Ja, kann man sich ja zulegen. Im Innenhof haben wir Platz. So ein kleines Gatter aufbauen. Oder beim Nachbarn fragen, ob man da auf die Wiesen. Weißt du, dann braucht er nicht mehr Hasenbahn. Schau, das ist aber ein Win-Win-Situation. Ja, und er hat eine Beschäftigung. Ein Haus kommt immer gut an, glaube ich. Ja, weil es gibt ja so Leinen für Hasen und die kann man dann so. Da kann man dann so trainieren, dass er an der Leine geht. Weil ich meine, der Salvador Dali hat auch einen Ameisenbären in Paris gehalten. Ich meine, da werde ich wohl bei uns so ein riesen fettes Schlachtkaninchen in Deutschland halten können. Weißt? Jeder braucht seine Marotte. Findest du nicht wahr? Kann man schon gut. War das so, ne? Schau, jetzt zeig dir mal ein Foto von den Hasen. Ja, das ist ein blauer Riese. Okay. Schau, so gut kenne ich mich aus bei den Schlachtkaninchen. Aber ich hätte ja gern so ein Weil da ist Ernährung und Haustier dann doppeldeutig, gell? Ja. Da war immer frisches Gras, also so plätschert, wie er kriegt. Ja, voll. Aber ich hätte ja gern so einen riesigen Hasen, der größer ist wie die Fendi-Maus, ja. Der im Grunde 20 Kilo wiegt. Mhm. Das wäre voll cool. Brauchen wir den auch für den Wagen aus, oder? Ja, den hat er dann eh, wenn er mit mir laufen geht. Versteckt sie wieder unter der Couch. Nein! Ja, der Haus halt bestimmt länger durch wie die Fenne. Naja. Aber wahrscheinlich, weil er voll gut ernähren wird. Ich würde einmal den richtigen Speiseplan aufstellen. Weißt du, was der Hase immer kriegen muss? Du hast eine Batterie. Nein. Nein. Also im Endeffekt kann ich wirklich sagen, ich mache mir keine Gedanken darüber. Also ich habe mich jetzt für das Futter entschieden und ich kaufe keine Leckerlis. Ich würde jetzt halt keine Leckerlis für Jenny kaufen. Weil wenn ich es brauche, dass ich sie motiviert, dass den Crispy hinterher rennt, dafür braucht sie ein Futter. Sie ist unmotiviert sonst. Für sie erschließt sie das Spiel mit einem toten Objekt einfach nicht. Und auch mit einem lebenden auch nicht. Du weißt, sie hat Angst vor Tauben. Sie hat kein Killerinstinkt. Nein, sie hat Angst vor Tauben und Fasanen, wo es was fliegt. Sie wird kaum Ornithologin mehr. Leider. Aber Insektengänge? Ja, also aber nur fliegen. Und größten, weil vor Bienen und Wespen hat sie Angst. Ja, hat sie schon gestochen. Nein, also jetzt nicht, wahrscheinlich einmal früher, nur bevor ich es gehabt habe. Weil sonst schauen ja die Hunde ziemlich lustig aus, wie wir vor kurzem sehen haben können. Und so aufgequollen sind. Sehr arme Tiere. Warst du schon jemals so irgendwie bei der Kasse gestanden und gedacht, magst du nicht mehr Leckerli für die Fendi mit? Ja. Habe ich auch noch nie gehabt. Man denkt, ich kaufe Leckerlis. Das kaufen voll viele Leute. Magst du nicht mehr nur was Gutes mit? Ja, was Gutes für den Hund. Also, ich kaufe manchmal so Kaustäbe oder so. Weil, das ist halt oft an die Tage, wo ich halt so viel zum Tor habe. Das war halt früher, ja, dass du Beschäftigung hat, ja. Aber um das geht es mir eher mehr, als wie das jetzt gut ernährt ist. Na, was sind sie die Leute, die hier kaufen an der Kasse? Nur gar ein Leibwächter. Ja, aber diese Überernährung ist wirklich was Tragisches. Also diese Fettsucht, die Adipose das unter den Haustieren, nimmt ja zu. Na? Deswegen hat ein guter Freund von mir hat mir ja mal den Ratschlag gegeben, dass ich eine Diätologin für Haustierhalter werden soll. Wo der Hund und das Frauchen oder Herrchen mit betreut werden. Ja. In Kombination. Ja, kann man ja erweitern, oder? Nein, danach finde ich nie wieder in seriöse Leben zurück. Vor allem, haben wir uns schon überlegt, um was im nächsten Podcast geht? Geht's, wo man, also uns würde natürlich interessieren, welches Haustier ihr habt. Also, schickt uns Fotos. Also kein Haustier ist so cool wie die Fanny Maus. Aber ich bin durchaus offen, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Und ja, oder auch gerne von Katzen und Goldfischen. Obwohl ich heute eigentlich nichts von Käfighaltung. Mhm. Hat die Fanny nicht so einen Käfig im Wohnzimmer? Das ist ihre Höhle. Das war so lustig, wie wir übersiedelt sind und ich den Käfig getragen habe und vom Vorradlgeschäft am Sommer gestartet. Und ich sage nur so, unser Lustkäfig. Die Fanny so. Liebt ihren Käfig. Es ist wie eine Höhle. Da ist ein Decken drüber und ein gemütlicher Polster liegt drinnen. Das ist ein Käfig? Es ist ein Käfig, ja. Weil wenn man es allein lässt, dann muss sie im Käfig bleiben, weil da fühlt sie sich sicher und sonst rennt es immer nach und fängt zum Windeln und zum Bellen an, weil es da folgen möchte. Der Käfig ist ihr geschützter Rückzugsort. Vorher. Ja, ich glaube, das nächste Mal geht es wieder mal um ein Lebensmittel, oder? Ja. Sie randaliert das schon. Ja, über welches, vielleicht mag uns irgendwie einen Themenvorschlag schicken, um welches Lebensmittel es gehen soll. Rucola? Oder Radicchio? Das kennen wir so bis zum nächsten Mal. Alle Lebensmittel mit R. Mit R. Was fällt dir nur für ein Lebensmittel mit R? Rauner. H. Radieschen. Rettich. Rollmops. Das ist, ja, okay, wir haben gesagt Lebensmittel, kein Gemüse. Romanesco. Ringelblumen. Kann man die essen? Ist sicher. Aha. Naja, okay, mit diesen kulinarischen Ergüssen. Ja, gut, Herr Grillberger, das ist ein Sieg, lasse ich dir natürlich. Sehr, sehr gerne. Rouladen. So. Ja, hinterlasst uns eine Nachricht. Das ist die Richtung, kein Lebensmittel. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung, tut mir leid. Ja, danke fürs Zuhören. Wir müssen jetzt weiter streiten. Ja, macht uns aber beim nächsten Mal wieder zu und hinterlasst uns eine Meinung auf unserer Facebook-Kostverfechter-Seite oder unter E-Mail. dialog@kostenfechter.at. Sehr gut. Seid ihr beim nächsten Mal wieder dabei? Hoffentlich, vielleicht hat er Interesse, dass er beim nächsten Mal wieder zuhört, voll bereit. Jawohl, gib ihm. Auch in diesem Sinne, schönen Sonntag noch und tschüss. Wiederschauen.